Folge 19 von 24. Liebes Publikum, ein letztes Mal zurück in den Wüstenexpress, wie er durch die Wüste wüstet. Dann die Ankunft in Kairo, eine der größten Metropolen Afrikas und Arabiens. Ägypten, eine weitere Wiege der Kultur. Und Steppe und Dornen, Savanne, Wüste, Halbwüste, Viertelwüste, Vollwüste, in Teilen sogar geachtelte Drittelwüste und Oasen. Dann der Nil, der Assuan-Staudamm, die Delta-Landschaft, Akazien, Johannesbrotbäume, Dattelpalmen, Lotuspflanzen und dazu diese wahnsinnige Hitze. Und damit verbunden dieser unfassbare Durst. Wenn ich hier leben müsste, wäre ich vermutlich auch ein Kamel. Also, da hätte ich wenigstens kein Problem mit dem Trinken. Das hätte ich auf dem Rücken. Du bist näher am Kamel, als du glaubst. Aber du bräuchtest einen Höcker mehr. Wofür? Für Essen. Ja, stimmt. Jetzt geht's an den Transport zum Hotel. Lass uns doch bitte ein Taxi rufen. Wir sind schon bereit. Ich sehe nur Kamele. Eben, Wüstentaxis. Oh. Mit denen kommen wir zum Hotel. Das ist nicht dein Ernst. Doch, eine Kamelallergie. Doch, sein voller Ernst. Friedrichsberg, Straten und Dahl und alle anderen aus der Reisegruppe schwangen sich jeweils auf ein Trampeltier. Ein Kamelhirte ritt auf einem Maultier voran und zog die Trampeltierkarawane an der Leine in einer Kette hinter sich her. Aber von dem Geschaukel wird mir augenblicklich schlecht. Was denkt sich denn die Reiseleitung bei sowas? Wir sind selten so unbequem fortbewegt. Nee, stimmt nicht. Also wenn du uns im Auto fährst, ist es auch nicht viel besser. Ihr könnt gerne tauschen. Was soll das denn bringen? Ich auf seinem Kamel, er auf meinem? Nein, ihr zwei unten, die Kamele. Oh. Und so ging es zum Hotel. Selbstverständlich dem ersten Haus am Platze, dem Ramses Hotel Kairo. Kein Zimmer unter 450 Euro die Nacht. Ein palastähnlicher Eingang. Eine Empfangshalle wie aus Tausend und einer Nacht. Männliches wie weibliches Personal. Als wären sie dem besoffenen Traum eines alten, delirierenden Sandalenfilmregisseurs entsprungen. Wie Haremsdamen oder Eunuchen verkleidet. Das ist ja märchenhaft. Also, es würde mich nicht wundern, wenn dir gleich Ali Baba und die 40 Räuber um die Ecke geritten kämen. Würde mich auch wundern. Reiter zu Pferd sind im Foyer sicher verboten. Das erklärt den guten Zustand der Bodenfliesen. Um 18 Uhr gibt es ein Begrüßungsgetränk in der Bar, danach Dinner. Ja, bis dann würde ich sagen, gehen wir erstmal aufs Zimmer, machen uns ein wenig frisch. Aufs Zimmer ist eine schamlose Untertreibung. Das aufs Zimmer bestand aus üppig ausgestatteten 75 Quadratmetern, verteilt auf zwei Räume. Das Wohnzimmer, ausgelegt mit altem, ligurischen Tropenholz, wobei ich gar nicht wusste, dass es Tropenholz aus Ligurien gibt, Schwamm drüber oder besser Pflegeöl. Schwere, samtene Brokatvorhänge vor den bodentiefen Fenstern, aus denen man weit in die Wüste blickte. Eine fünfteilige Couchlandschaft vor einem Elfenbein eingefassten Kamin. Ein wuchtiger, antiker Schreibtisch mit erlesensten Schreibutensilien. Schwere, orientalische Teppiche federten jeden Schritt ab und gaben einem das Gefühl zu schweben. Das Bad, noch einmal so groß wie die Zimmer, wie eine paradiesische Oase, versteckt zwischen exotischen Gewächsen, eine bodentiefe Regendusche. Dazu eine Badewanne mit Whirlpool, doppeltes Waschbecken, eine die ganze Wand auskleidende Spiegelfläche und schließlich das Schlafzimmer. Dominiert wurde der ganze Raum von einem riesigen Baldachinbett, das frei im Raum stand und von dem man aus direkt durch eine Glaswand auf das Ensemble Gizeh-Pyramiden-Sphinx blickte. Das entschädigt für die ganze Reise. Na komm, so schlimm war es ja nun auch wieder nicht. Nö, wenn nur die ganzen Morde nicht gewesen wären. Ja, ja. Nee. So, welches Zimmer besichtigen wir denn als nächstes? Deins oder meins, Strahl? Ich bin schon ganz gespannt. Nee, was heißt denn deins oder meins? Unser. Das hier ist unser Zimmer. Wie bitte? Das ist ja groß genug. Ich nehme das Schlafzimmer und für euch ist Platz auf der Couchlandschaft. Oh. Jetzt besetze ich erstmal das Bad. Ich will unbedingt den Whirlpool ausprobieren. Wir sehen uns in 2 Stunden. Bis dahin ist Karenz. Mit diesen Worten schob Albrecht Friedrichsberg seine beiden Freunde aus dem Badeparadies und schloss die Tür hinter ihnen. Sag mal, schlafe ich auch irgendwann noch mal alleine? Ich habe mich inzwischen dran gewöhnt. Du musst dir ja auch nicht dein Schnarchen anhören. Das stimmt. Freuen wir uns einfach auf ein entspanntes Abendessen. Oh ja, aber sag mal, Straten? Was denn? Hast du die ganze Zeit mitgeschleppt? Was meinst du? Na, die Langspielplatte da. Moment. Schatz, ich grüß dich aus der Ferne. Oh nein. Die beiden trommelten so gegen die Badezimmertür, dass irgendwann ein schaumgehüllter Friedrichsberg entnervt seinen Kopf aus dem Bad herausstreckte. Der Schlagermörder war schon vor uns hier. Ja, das hatte ich gehofft. Schließlich wollen wir den Fall ja noch lösen, oder? So, darf ich jetzt bitte in Ruhe zu Ende baden? Danke. Also mir läuft schon beim Anblick des Covers ein kalter Schauer den Rücken hinab. Ja, aber vielleicht klingt's ja gar nicht so schlecht. Guck mal, hier steht ein Schallplattenspieler. Sollen wir mal, also wir können ja mal... Da steht ein Schallplattenspieler? In Ägypten ist ein ägyptischer Schallplattenspieler. Okay, dann hören wir uns diese Platte jetzt an. Schatz, ich grüß dich aus der Ferne, denn aus der Ferne hab ich dich richtig gerne. Dann tut mein Herz mir auch gar nicht mehr weh. Bist du weit weg und nicht in meiner Nähe. Mach, was ich will, mach, was ich will. Wie wunderbar. Sehr wunderbar. Und höre keinen blöden Kommentar. Mach mir das schön. Und denke ich, was denn? Dann doch nochmal an dich. Ja. Denk ich nur, nein, ich vermisse dich wirklich nicht. Ich vermisse dich wirklich nicht. Anschließend entschlossen sich die beiden, die Platte irgendwo in einem der vielen Schränke zu verstecken. Ganz weit unten, ganz hinten, aus den Augen, aus dem Sinn. Doch würde das überhaupt etwas nützen oder kündet die alte Schlagerplatte wieder von Übeln und Verderben? Und als sie sich zum Dinner aufmachten, war der Unglückskünder schon nur noch ein fernes Echo. In der Eingangshalle erwartete sie Friedrichsbergs alter Bekannter, der Archäologe Dr. Robertson Davis. Ah! Albrecht, Albrecht, wie schön, dich hier in Kairo wiederzusehen. Oh, das letzte Mal gesehen haben wir uns... auf deiner Jagd nach dem blau getigerten Usambara-Käfer. Das war eine verdammt knappe Sache damals. Verdammt knapp. Darf ich dir meine Freunde und Begleiter vorstellen? Das ist Jupp Straten. Angenehm. Guten Abend. Und das ist, naja... Freut mich. Ja, ganz meinerseits. Isst du mit uns? Ja. Nein, leider. Ich kann mein Expeditionsteam nicht so lange warten lassen. Aber ich wollte dich heute wenigstens kurz sehen und das Nötigste mit dir besprechen. Leider, altes Seer. Was brennt dir denn auf der Seele? Ich bin da auf eine unfassbare Sache gestoßen, nicht weit weg von hier. Ich kann aber nicht darüber sprechen. Können wir uns morgen früh treffen? 6.30 Uhr? Du musst ja noch vom Aufstehen. Wir sind doch gerade erst angekommen. Wenn du nichts dagegen hast, bringe ich meine beiden Freunde gleich mit. Werden wir auch noch mal gefragt? Ja. Nein. Aber, Albrecht, können wir den beiden... Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, meine Herren. Hm? Vertrauen? Absolut. Verzeihung, ich möchte Sie nicht stören. Sie sind schon dabei. Ja, Entschuldigung, ich habe mich nur gerade gefragt, ob Sie sich zufällig hier auskennen. Bitte? Ich habe keine Ahnung, was man hier so trinkt. Ich bin zum ersten Mal in Ägypten und ich hätte gerne irgendwas Ortsübliches. Kairoer Nationalgetränk, sowas. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Wolfram Ulitzner, Handelsvertreter für Holzbürsten, Besen, Wünschelroten und Kleiderbügel 1A Qualitätsware, vierte Generation. Will den Markt ausweiten Richtung Wüste. Da gibt es ja auch viel zu fegen des vielen Sandes wegen, meine ich. Ja, genau das habe ich mir auch gesagt. Ja. Meine Frau ist nicht so begeistert von meiner Idee. Egal, das gehört dazu. Also, was trinkt man hier so? Karkadee. Karkadee? Ja, ein Malventee mit einer intensiven roten Farbe. Wird heiß oder kalt getrunken. Ach, ich hatte mehr an was Alkoholisches gedacht. Na, es gibt auch ein einheimisches Bier. Ja, das gefällt mir schon bedeutend besser. Vielen Dank, nichts für ungut. Für Sie auch? Nein, danke. Okay, tschüss, alles Gute. Ja. Wiedersehen. Mhm. Komischer Vogel. Ja. Tja, wir sind hier in der Wüste. Hier gibt's nur komische Vögel. Also, morgen um 6:30. Ja, müssen wir irgendetwas Besonderes mitbringen? Ja, leichte Kleidung und festes Schuhwerk. Weil? Weil wir auf Expedition gehen. Es geht um den Schatz einer uralten ägyptischen Pharaonin. Und um einen Fluch, der uns besser nicht erwischt. Ach, diese Schaukelei. Kommt nicht in den Magen, das habe ich gestern schon kaum vertragen. Ja, wollt ihr lieber zu Fuß gehen? Auf keinen Fall. Pünktlich um 6 Uhr hatte der Wecker geklingelt. Da die drei sich ein Bad teilten, war Eile angesagt, damit sie um 6.30 Uhr zur Expedition aufbrechen konnten. Dr. Robertson Davis holte sie am Hotel ab, verfrachtete sie auf die Rücken von Kamelen und so trabten sie jetzt, geführt von einem schweigsamen Kamelhirten, vor sich hin. Gehört er zu deinem Team? Nein. Ich kenne diesen Mann nicht, aber er wurde mir als besonders verlässlich empfohlen. Und Die Einheimischen interessieren sich in der Regel nicht besonders für unsere Ausgrabungen. Ja, wenn du das sagst. Mhm. Die vier brachten unter der Führung von Marek den knapp einstündigen Kamelritt hinter sich und standen endlich vor den 6 Pyramiden. Okay, wir sind da. Pyramiden von Gizeh. Gigantisch, unglaublich, beeindruckend. Mit die ältesten erhaltenen Bauwerke der Menschheit. Was für ein unglaublicher Ort. Wenn nur nicht diese vielen Touristen da wären. Dr. Robertson Davis schickte Marek mit seinen Kamelen Pause machen und führte Friedrichsbergstraten und Dahl zur Mykerinos-Pyramide, der kleinsten Pyramide im ganzen Ensemble. Pyramiden? Hier ist doch längst alles umgegraben. Was sollen wir denn tun? Fehlt noch was? Braucht den Anbau? Also heutzutage arbeitet man ja mehr mit Glas. Also, warum hast du uns hier hingeführt? Freunde, seht ihr das Zelt dort an der Seite der Pyramide? Ja, ja und? Das Zelt ist direkt an die Pyramide gesetzt worden. Nach allen anderen 3 Seiten abgeschirmt durch weitere kleine Zelte davor. Dort wird unsere Expedition ihren Anfang haben. Wo soll's denn hingehen? Tja, Freunde, ich habe zufällig vor einiger Zeit auf einem Bazar nicht weit von hier einen uralten, fast unleserlichen Pergamentpapier in die Finger bekommen. Darin ist ganz vage die Rede von einer Pyramide, die, bevor diese kleine sichtbare Pyramide errichtet wurde, schon in einer tieferen Schicht existiert hat. Sie meinen, da hatten vorher irgendwelche Leute ein Loch in den Sand gegraben, in der Grube dann eine Pyramide errichtet, wieder Sand draufgeschaufelt und diese zweite Pyramide draufgebaut? Genau so. Ach, Dr. Davis, ist doch Quatsch. Was? Ja. Ist doch Humbug. Ja, Sie sind nicht die Einzigen, die dieser Meinung sind. Deswegen ist in all den vergangenen Jahrhunderten noch niemand dieser Spur nachgegangen. Und eigentlich haben ja genug Verrückte hier im Laufe der Zeit gegraben. Und jetzt ist ein weiterer dazugekommen. Ja, auf dem Pergament ist verzeichnet, dass sich in dieser Pyramide das Grab einer bisher unbekannten ägyptischen Hoheit, einer Pharaonin, befinden soll. Ja, und in diesem Grab ist ein Goldschatz, der von unschätzbarem Wert ist. Also unterm Strich eine Sensation. Wollt ihr mal gucken? Wie weit haben Sie denn schon gebuddelt? Seit 2 Monaten graben wir schon. Wir müssen äußerst vorsichtig arbeiten. Unsere Unternehmung ist auch eher halboffiziell. Welcher Teil ist offiziell? Na, wir arbeiten zu Forschungszwecken. Wir vermessen die Mykerinos-Pyramide neu. Niemand weiß von wirklichen Grundergrabungen. Nur ich und ihr 3 Vögel jetzt. Und jetzt sollen wir uns zur unterirdischen Pyramide vorbuddeln und dann nehmen wir dieses Wissen dann mit ins Grab. Ins Grab. Daher kommt das doch, oder? Er ist wohl ein richtiger Spaßvogel. Ja. Nein, leider nicht. Und also unter Pyramiden buddeln, also ist nicht gerade eine meiner Kernkompetenzen. Du hast doch überhaupt gar keine Kompetenzen. Ich kann lang schlafen. Das ist doch keine Kompetenz. Ah, verstehe ich nicht. Na, der versteht nicht viel, oder? Leider. Und immer seltener. Wie weit seid ihr denn schon gekommen? Wir haben einen Tunnel erbuddelt und sind vor 3 Wochen auf eine vorgelagerte unterirdische Kammer gestoßen, von der 3 Gänge ausgehen. 3 Gänge von massiven Steinplatten verschlossen. Davon berichtet auch das Papyrus. Mhm. Und warum habt ihr die Platten noch nicht entfernt? Tja, das Problem ist, dass 2 von dieser Gänge unweigerlich in den sofortigen Tod führen. Und was sagt das Papyrus dazu? Ich will es gar nicht hören. Ich bin auch raus. Es ist von gefährlichen Tieren die Rede. Schlangen, Skorpione, Echsen, Spinnen, sowas. Ja, und dazu Gifte. Die Pilze mit ihren Sporen in der Luft verteilen. Oha. Und Fallgruben. Wenn man in die stürzt, wird man unten aufgespießt. Ja, das waren jetzt die richtigen Stichworte für mich, um diesen doch bis hierhin sehr hübschen Ausflug an dieser Stelle abzubrechen und nochmal den Wellnessbereich im Hotel aufzusuchen. Morgen früh nehme ich einen frühen Flieger retour. Was ihr weitermacht, ist mir gleich. Aber wer sich mir anschließen möchte, ist herzlich willkommen. Jetzt hört doch erstmal weiter, Dr. Davis. Ich habe für meinen Teil genug gehört. Mein Angebot steht. Ich würde es gerne annehmen. Also, Robertson, du willst also sagen, nur einer der Gänge ist der richtige und führt direkt zum Grab dieser unbekannten Hoheit. Sie soll eine Pharaonin sein. Ja, ein Gang ist es, aber welcher? Und um den richtigen zu finden, hast du uns gerufen und hierher bestellt? So ist es, Albrecht. Hm. Ihr müsst mir bei dieser vertrackten Mission helfen. Es dämmert mir langsam was.